schlucken, der du den Trinker erlösest aus seinen schlimmen Träumen. Es ist ein arger Spuk, wenn sich die Magenmuskeln morgens in der Früh bereits aufbäumen. Doch nach dem ersten wohl gefüllten Glas und das dein Wulzer, das Ethanol in die rote Nase, die Speiseröhren krampfadern schwellen leicht an. Das ist egal, solange man Currywurst noch runterkriegen kann. Komm, erster Schluck, erfreue mit deiner Wärme des Trinkers Magen. Gib ihm einen Ruck, den täglichen Stress mit Fassung zu ertragen. Gib ihm die Kraft, geradeaus zu sehen. Lass diese Ruine als neues Haus erstehen. Enthebe ihn seiner öden Einsamkeit. Lass ihn grünen wie den Tannenbaum zur schönen Weihnachtszeit. Eines Tages wirst du wohl der allerletzte sein. Vorbei der Spuk, der Trinker kehrt durch dich in den feuchten Schutz der Erde ein. Vergeben das Gestern, egal das Morgen. Vergessen der Stress, sei noch Stoff zu besorgen. Denn der Himmel ist gewiss ein Biergarten, auf ihn schon mit dem Bier warten. Und sie singen und jubilieren. Und sie singen und jubilieren. Halt! Vier! Haut die Makane mit. Konzert kann ich euch gleich sagen, ist 9. Mai voraussichtlich in Saloy im Komm. Jetzt könnt ihr auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln.